Kapitel 9. Warten. Es ist Weihnachten und wie jedes Jahr fahre ich zu meinen Eltern in die Eifel. Dieses Jahr bleibe ich nur ein paar Tage dort, denn Silvester will ich mit Luca verbringen. Der bleibt bei seiner Oma in Köln. Mach dir keine Gedanken, hat er mir gesagt. Auch letztes Jahr habe ich Silvester mit der Oma verbracht. Ich bin Silvester immer auf Partys gewesen. Oft sogar zwei oder drei. Und deine Freunde? Frage ich ihn. Du weißt doch, ich habe nicht viele Freunde. Und die arbeiten Silvester. Kennst du denn sonst niemanden? Doch, doch. Aber Silvester möchte ich mit dir feiern. Oder mit Oma. Luca ist wirklich ein seltsamer Typ. Alle, die ich kenne, wollen immer mit anderen zusammen Spaß haben und nicht allein sein. Sie brauchen die anderen, verstehst du? Ich nicht. Ich brauche nur dich. Als ich aus der Eifel zurückkomme, sind wir doch zu einer Party eingeladen. Bei René Schmitz. Ich bin etwas skeptisch. Hast du wirklich Lust? Frage ich Luca. Du möchtest doch hingehen, oder? Also gehen wir, antwortet er. Und Neujahr essen wir bei Oma. Nichts Großes. Reibekuchen mit Apfelmus. Reibekuchen mit Apfelmus? Mein Lieblingsessen. Silvester fahren wir zu René. Er wohnt in einem Haus in Köln-Marienburg. Es sind viele Leute dort. Auch ein Regisseur und Schauspieler. Wir sind die Jüngsten. Aber wir haben viel Spaß. Um Mitternacht fliegen die Korken. Luca, sein Glas Sekt in der Hand, sieht mir in die Augen und sagt: Du und ich, für immer. Du und ich, für immer. Das Feuerwerk hat begonnen. Von der Gartenterrasse können wir den Rhein sehen. Die roten, blauen und gelben Lichter spiegeln sich im Fluss. Ich bin glücklich. Januar. Luca ist unruhig. Noch zwei Tage. Was? Heute, morgen oder übermorgen muss das Telegramm vom Filmfest kommen. Sonst ist unser Film... Er spricht den Satz nicht zu Ende. Aber ich verstehe schon. Ich habe es ja auch gelesen, viele Male. Vom 11. bis zum 13. Januar verschickt die Kommission die Telegramme an die Regisseure der 10 ausgewählten Filme. Ich gebe mich optimistisch. Dann warten wir eben. Warten, ja. Luca spricht heute nicht viel. Der Tag vergeht langsam. Luca ist unruhig. Am 12. treffen wir uns nach der Arbeit. Gehen wir ins Kino, schlage ich vor. Ins Kino? Tut mir leid, Marion, aber heute mag ich wirklich nicht. Du denkst immer an unseren Film. Natürlich, antwortet er kurz. Tut mir leid, wirklich. Das Beste ist, ich bleibe heute allein. Komm, ich bring dich nach Hause. Vor der Haustür gibt er mir noch einen Kuss. Dann fährt er schnell weg. Morgen ist Freitag, denke ich. Freitag der 13. Da kann kein Telegramm für uns kommen.